Heute beginnt das Filmfestival von Cannes. Das ist auch in normalen Jahren eines der glamourösesten, vermutlich schon das glamouröseste aller Filmfestivals. Aber man darf vermuten, dass das in diesem Jahr noch ein bisschen anders sein wird, denn in diesem Jahr feiert das Festival von Cannes sein 70-jähriges. Es gibt Glamour nicht nur in den Kinosälen, sondern wie ich finde auch schon bei der Jury. Pedro Almodóvar ist der Vorsitzende in diesem Jahr, auch eine Deutsche sitzt in der Jury, Maren Ade, die Regisseurin des Erfolgsfilms Toni Erdmann. Aber jetzt sind wir schon mittendrin im Programm, bei der Jury wollen wir gar nicht. Wir wollen auch über das Drumherum rumreden mit unserer Kritikerin Anke Lewicke, die nämlich schon gestern in Cannes angekommen ist. Hallo Frau Lewicke. Guten Morgen. Was passiert denn eigentlich in Cannes, bevor es losgeht? Wird da quasi geputzt und aufgebaut? Ja, das kann man so sagen. Also an keinem anderen Ort wird das Kino so gefeiert wie in Cannes. Und bei diesen Vorbereitungen dieser Feier zuzusehen, das ist wirklich schon ein abendfüllender Film. Also da werden LKWs mit gigantischen Blumenkübeln kommen vorgefahren, um die Strandpromenade zu verschönern. Und dann wiederum wird der Strand mit Maschinen gereinigt und in so sanfte Wellenform gebracht, damit der fotogen ist, und die Rentnerinnen takeln sich auf, weil sie natürlich auch was vom Scheinwerferlicht abhaben wollen. Und dann gibt es ganz gewagte Schaufensterdekorationen. Also beim Metzger steht dann auf einmal ein Foto der jungen Katrin Deneuve neben deftigen Würsten. Erwarten Sie denn, dass es in diesem Jahr zum 70. noch ein bisschen glamouröser wird in Cannes als sonst? Naja, ich meine, auch das Filmfestival von Cannes versteht sich zu feiern, und es lässt einfach keinen Zweifel daran, dass hier Kinogeschichte geschrieben wurde und weiterhin Kinogeschichte geschrieben wird. Man könnte aber auch einfach sagen, Cannes ist so, ja, die Goldene Palme ist so etwas wie ein Stammtischpokal, und wenn man sich die Namen im Programm anschaut, dann sind das natürlich alles alte Preisträger. Da ist Michael Haneke dabei, Todd Haynes, Sofia Coppola. Das sind alles Regisseure, die hier groß rausgekommen sind, oder man zeigt dann eben in Nebensektionen die Fernsehserien von David Lynch und von Jane Campion, die hier auch mal die Goldene Palme gewonnen haben. Aber ein bisschen übertreibt es kann vielleicht auch mit der Inszenierung. Nimmt man das Plakat, das zeigt eine tanzende Claudia Cardinale. Das ist eigentlich 1959 in Rom aufgenommen worden. Rom wurde einfach wegretuschiert, und ja, man hat Claudia Cardinale auch so eine digitale, also die Teil, die so ein bisschen digital verschlankt, wie es so heute modern ist. Und das hat doch schon für ziemlich viele Lacher hier im Vorfeld gesorgt. Das würde ich mir für mich auch wünschen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Reden wir doch über den Eröffnungsfilm, Frau Lewicke. Die Phantome von Ismael, ein französischer Film, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte ja zur Eröffnung beim 70. eher irgendeine pompöse Geschichte mit mehr Staraufgebot erwartet. Ja, hätten wir alle gedacht, aber es gehört eben auch zur Tradition von Cannes, die einheimische Filmbranche zu feiern. Es laufen mal eben 5 französische Filme im Wettbewerb. Also warum nicht auch mit einem französischen Film eröffnen? Und es spielen ja immerhin Marion Cotillard und Charlotte Gainsbourg die Hauptrollen. Und der Regisseur von Die Phantome von Ismael, Arnaud Desplechin, der gehört ja auch zu der Gruppe der sogenannten Nouvelle Vague. Also da kann man den Film dann auch als Hommage an Jean-Luc Godard, François Truffaut und Eric Rohmer sehen. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Film, wo Jean-Luc Godard eine große Rolle spielen wird. Der Regisseur von The Artist hat einen Spielfilm inszeniert über die politischen Jahre von Godard. Und dann schließen sich ja auch ein bisschen wieder die Kreise, weil 1968 wurde hier ja das Festival boykottiert. Damals stürmte eben Godard auf die Bühne und schrie zum Boykott auf, weil er sich mit der Arbeiterbewegung solidarisierte. Und mit solchen Filmen feiert sich das Festival natürlich auch und erinnert an die eigene bewegte Geschichte. Stichwort boykottiert. Die französischen Kinobetreiber haben ja fast schon mit einem Boykott gedroht wegen Netflix. Die Geschichte, die dahinter steckt, vielleicht hat jemand schon was drüber gelesen, ist ja, dass auch Filmproduktionen von Netflix dem Streaming-Anbieter gezeigt werden kann in diesem Jahr, aber zum letzten Mal in Zukunft, zum letzten Mal werden sie auch im Wettbewerb stehen, in Zukunft nicht mehr, weil die Kinobetreiber protestiert haben. Das ist eine merkwürdige Geschichte, die zeigt, dass das Festival doch so modern offenbar nicht sein kann, wie es das gerne möchte, oder? Ja, das stimmt. Und es ist wirklich eine ganz interessante Diskussion, weil in Frankreich ist es tatsächlich so, dass erst 3 Jahre nach dem Kinostart die Filme auf Streamingdiensten gezeigt werden dürfen. Das schützt natürlich einfach auch die Kinos, und Frankreich ist deshalb auch immer noch eine große Kinonation. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, das weiterhin mit so verhärteten Fronten zu kämpfen. Und ich finde auch ein Festival ist ja noch mal auch nimmt eine Sonderposition ein. Hier geht es ja einfach darum, Filme zu zeigen. Das Medium Kino soll sich seiner selbst noch mal bewusst werden. Es geht nicht direkt um die Markttauglichkeit und natürlich freue ich mich auch sehr auf die von Netflix produzierten Filme, gerade auf den Film des koreanischen Regisseurs Bong Joon-ho, weil der einfach für ein ganz tolles abgedrehtes Kino steht. Herzlichen Dank. Anke Lewicke war das live aus Cannes, wo heute das 70. Filmfestival beginnt, über das wir natürlich intensiv berichten werden in unserem Programm. Unter anderem kommt am nächsten Samstag auch unsere Kinosendung Vollbild komplett live aus Cannes.